Sechstes Kapitel: Die eigenartige Geistesverfassung mittelalterlicher Fälscher. Weitere Beweise dafür, dass aufgedeckte Urkundenfälschungen des Mittelalters unmöglich praktische Fälschungen sein können, bieten nun folgende kurz dargelegte Fälle. Wir machen dabei die erstaunliche Entdeckung, dass auch an anderen Orten im Mittelalter die Fälscher während der Anfertigung ihrer Machwerke in denselben sonderbaren Geisteszustand gerieten wie die Reichenauer Kollegen. Erstens: Fälschungen für Helmershausen. Der hier in Erscheinung tretende Fälscher hat es sich zur Aufgabe gesetzt, eine falsche Urkunde auf den Namen Papst Eugens III. Zu schmieden. Er hatte dafür eine echte Urkunde Eugens III. Vor sich, nach der er sich also richten konnte und als praktischer Fälscher natürlich auch gerichtet hätte. Aber was hören wir nun? Man sollte zunächst erwarten, dass der Fälscher zur Herstellung seines Machwerkes nicht nur den Wortlaut des echten Privilegs Eugens III., das das Helmershäuser Archiv besaß, verwendet hätte, sondern auch nach dessen Vorbild das äußere Aussehen zu gestalten versucht hätte, um den Zweck der Fälschung durch ein einem Originalprivileg Eugens III. Möglichst ähnliches Stück die täuschende Wirkung eines echten zu erreichen. Allerdings, er hätte das als praktischer Fälscher wenigstens versuchen müssen. Aber schon ein Blick auf dieses seltsame Machwerk lehrt, dass der Fälscher gerade das mit Absicht vermieden hat. Weder in der grafischen Anordnung noch in der Schrift ist auch nur die geringste Ähnlichkeit zu erkennen. Was er aber für einen besonderen Zweck gerade mit der falschen Urkunde Eugens III. Im Auge gehabt hat, ist dabei nicht recht ersichtlich. Zweitens: Die falschen Papsturkunden des Laterans. Es werden jetzt Fälschungen besprochen, die sich im mittelalterlichen Rom ereigneten. Warum gerade auch Fälschungsfälle aus Italien herangezogen werden, werden wir an späterer Stelle erfahren. Zuerst hören wir von einer Fälschung auf den Namen Paar Charles II. Interessant ist eine Nebenbemerkung P. Kehrs, dem wir die Untersuchung dieser Fälschungen verdanken. Dass Sickel und Ottenthal dieses Machwerk für ein Original Paar Charles II. Gehalten haben können, beweist, wie gering noch vor 20 Jahren, Kehr schreibt 1911, die Kenntnis des päpstlichen Urkundenwesens selbst bei unseren vornehmsten Diplomatikern war. Der Fälscher dieser Urkunde ging nun sonderbar tölpelhaft vor, so tölpelhaft und irrsinnig, dass er sich als Vorlage für seine Fälschung nicht etwa ein Original Paar Charles II. Hersuchte, sondern ein Original des Papstes Kalix II. Daher setzt der Dummkopf dann auch in seinem Machwerk in der sogenannten Rota unter die Paschals-Fälschung ausgerechnet die Papstdevise Kalixt. Er setzt dann unter die Fälschung eine ganze Reihe Kardinalsunterschriften, wobei nach Kehr Seite 9 die Feststellung genügt, dass sie zum Teil frei erfunden sind. Kehr meint, wegen der verhältnismäßig korrekten Datierung müsste der Fälscher wohl eine echte Urkunde Paschals II. Vor sich gehabt haben. Merkwürdig bleibt dann freilich, dass der Fälscher sich nicht in größerem Umfang an die Vorlage gehalten hat. Unser Fälscher fertigte noch andere Machwerke an, so diesmal eins auf den Namen Kalix II. Hier erfahren wir nun, dass er durchaus kein Dummkopf war, dass diesmal sogar eine ganz vorzüglich geratene Fälschung herauskam. Er hat nämlich diesmal seine echte Vorlage ganz genau nachgemacht. Er hat die Schriftzüge seiner Vorlage so genau nachzuzeichnen verstanden, dass man sofort den Schreiber der Originalvorlage daraus erkennt. Sogar den Wechsel der Tinte hat er in seiner Sorgfalt wie beim Original nachgeahmt. Der Mann verstand also sein Handwerk. Noch einmal setzte er sich hin und fälschte eine Urkunde auf den Namen Hadrians IV. Die formelmäßige Fassung der Falschurkunde hat er nach Kehr einfach raffiniert echt scheinend gemacht, siehe Seite 15. Aber das Datum stimmt durchaus nicht und nun kommt die Überraschung. Es genügt ein Blick auf die Urschrift, um die Fälschung sofort zu erkennen. denn die Schrift gehört gar nicht der Mitte des 12. Jahrhunderts an, wie es bei einer echten Urkunde Hadrians IV. Der Fall sein müsste, sondern erst dem Anfang des 13. Mit anderen Worten, hier versagt unser genialer Fälscher so vollkommen, ist mit seinen Gedanken so abwesend, dass er total vergisst, die Schrift seiner Vorlage nachzuzeichnen, was er ja bei seiner früheren zweiten Kalixfälschung so raffiniert genau verstand. Und dass er ohne jeden Blick auf die Vorlage einfach und höchst unbekümmert die Fälschung in der Schrift seiner Zeit schreibt. Was ja jedermann auf den ersten Blick sehen musste. War der Mann irrsinnig geworden? Da offenbart sich dieselbe Geistesverfassung, wie wir sie bei den Reichenauern feststellen mussten. Unser Fälscher leistete sich bei dieser Fälschung noch ein extra Vergnügen, indem er statt der Devise Hadrians IV. Frischweg die des Papstes Anastasius IV. Hinzeichnete.